Sie würden dazu einen Termin vorschlagen, Frau Wandler, das machen könnte mit der Theologie der Befreiung. Ich muss gestehen, dass ich da auch noch überhaupt nicht drin bin. Ich auch nicht. Aber der Kardinal ist ja relativ leicht zu. Der hat dieses Evangelium von Bedford schon sowieso geschrieben, wo jedes einzelne Evangelium wird im Grunde genau wie Feuerbach das sieht, auf den Menschen zurückkommen. Also wenn der wunderbare Wohlvermehrung vorkommt, wir sind fähig mit dem wenigen, was wir haben, uns trotzdem halbwegs über Wasser zu halten. Und so. Das ist oft ein bisschen wie in der Aufklärung auch, aber jedenfalls als Idee ist es von unserem großen Kardinal Ratzinger niedergeschlagen worden, war es eine von den Bewegungen, die man am meisten unterstützen hätte können. Obwohl mir auch jemand, der in Argentinien war, gesagt hat, ja, dann kamen die und haben zu den Campesinos gesagt, legt die Waffen nieder. Und dann kamen die Generäle und haben sie ganz unrechtlich totgeschossen, samt ihren theologischen Befreier. Das muss man halt auch sehen, dass natürlich das Himmelreich braucht Gewalt, seltener gesagt worden ist als andere Sätze. Ja, weil so die erste, ich sag mal, Integrationsfigur irgendwie der Theologie befragen, und zwar Camilo Torres, der eben ja. Also ein katholischer Priester war, der also zuerst mal versucht hat, so sozialistische Rechtsarbeit und dann eben sich in Kolumbien der Guerilla angeschlossen hat. Und dann die Jesuiten so. In San Salvador, die sie vor einem Hochaltar umgelegt haben. So haben an sich auch Anhänger von der Richtung. Also das Problem ist. Ich würde gerne einen Einspruch erheben noch. Ich zögere, ich hätte nicht so ein Interesse damit zu beginnen, dass man an diese Befreiungstheologie und wie heute daran muss, wäre natürlich total gut. Aber mir ist das schon zu weit weggesprungen von diesem Thema, das wir heute angerissen haben, Deutschtum und Luthertum. Also diese deutsche Misere, die gilt es ja mit dem Hebel der Erklärung des Luthertums einem bestimmten Zugang zur Religionskritik, nämlich der am deutschen Protestantismus, versuchen wir ja da einen methodologischen Vermittlungsweg zu finden, ne? Zwischen, weil uns das ja beides interessiert, wie diese Untertänigkeit und wie diese schizoide Verfasstheit von Dingen erlebe, ja, von sozusagen Subjekten, die durch diese Deutschheit geprägt sind, eben immer dieses Obrigkeits, also ich sage immer mit dem Bonhoeffer-Wort von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, Gott sorgt für uns am Abend und am Morgen, das haben wir als Kinder, als Konfirmanden auswendig und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Also du sitzt sozusagen im Schoße des Papis Gott und da kannst du ins KZ kommen und alles mögliche, du fühlst dich immer von guten Mächten wunderbar geborgen, das ist diese ödipale und diese gleichzeitig so staatshörige, obrigkeitliche, innerliche und äußerliche, ja, was dann auch in ähnlichen Zusammenhang der Thomas Mann, glaube ich, als machtgeschützte Innerlichkeit bezeichnet hat, oder das eher eine Gehäuse bei Max Weber. Es ist immer das Gleiche. Oder der Kant mit seiner Aufklärungsrevolution, die aber immer an der Strippe des absolutistischen obrigkeitlichen Staates bleibt, ja, und nicht wie die französische Revolution, also wo was Kofler auch sehr gut zeigt, beim Luthertum eben das Naturrecht und damit einen Begriff von nicht Volkssouveränität, sondern Souveränität überhaupt entwickeln kann. Der lässt das Naturrechtliche, was die Sektenreligiosität seiner Zeit und auch die Nationalstaatsvorstellung Frankreichs beispielsweise sehr stark ganz entscheidend geprägt hat, die macht der Luther nicht mit und die macht der deutsche Protestantismus nicht mit. Also ich hole jetzt schon wieder zu weit aus, aber das sind alles Sachen, die würde ich gerne weiter verfolgen in die aktuelle Gegenwart rein, wie sich dann eben eine protestantische Religiosität in der Bundesrepublik Deutschland heute, wie die sich verhält.